Schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Wir haben ja in unserem Programm das nächste Referat zum Thema Schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Schon mal sehr wohlklingender Name. Dazu möchte ich euch nochmal unseren Kollegen Lothar Carlo Bergemann vorstellen. Er hat sich ja gestern schon aktiv an der Diskussion und an unserem Bundesarbeitertag beteiligt. Er war mehrere Jahrzehnte im Klinikbereich tätig und dort auch unter anderem freigestellter Personalrat. Jetzt hat er aber die Rente erreicht und hat Zeit, mit uns hier zu diskutieren. Lothar, du hast das Wort. Okay, jetzt haben wir noch. Vielen Dank. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Interesse. Normalerweise müssen wir als Gewerkschaft, das ist auch richtig so, uns die Frage stellen, was ist praktikabel, was mache ich morgen früh im Betrieb? Welche Antwort gebe ich meinen Kollegen morgen früh im Betrieb? Das ist richtig. Dieser Vortrag heute wird nicht von der Art sein, sondern dieser Vortrag wird sich mit längerfristigen Fragen befassen. Ich glaube, es wurde auch gestern wieder deutlich, dass wir in einer wirklich vollkommen offenen Krisensituation uns befinden, die uns dazu nötigt, einmal grundsätzlich über den Tellerrand hinauszuschauen, uns die Frage zu stellen, in welcher Lage befinden wir uns eigentlich, was sind Entwicklungstendenzen und müssen wir möglicherweise nicht uns vollkommen neue Fragen stellen, die auch vollkommen neue Antworten zur Folge haben werden. Ich hoffe, es gelingt mir, euch hinreichend zu provozieren, weil ich bin gespannt auf die Diskussion mit euch. Wenn man sich über grundsätzliche Fragen Gedanken machen will, dann empfiehlt es sich, sich solche Fragen zu stellen, die sich kein Mensch stellt. Weil jeder meint, ah, das ist doch sowieso klar, darüber muss man doch gar nicht reden. Und ich empfehle mal darüber nachzudenken, was ist eigentlich Arbeit? Was tun wir eigentlich wirklich, wenn wir unser ganzes Leben lang arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können? Nun, viele sagen, wie kann man so eine Frage stellen? Arbeit, das ist doch sowas wie die Luft zum Atmen. Das ist doch ganz normal. Wie kann man sowas hinterfragen? Das ist die Definition des Gabler Wirtschaftslexikon, also führendes Lexikon der Volkswirtschaft. Die sagen, Arbeit ist zielgerichtete, soziale, planmäßige und bewusste, körperliche und geistige Tätigkeit. Na, da bleibt nicht mehr viel übrig vom Leben. Oder Wikipedia sagt, alle Prozesse der bewussten, schöpferischen Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Gesellschaft. Alle Prozesse. Also, Arbeit, das ist Leben, Arbeit ist sowas wie Menschsein. Und das sagt nicht nur das Gabler Wirtschaftslexikon und Wikipedia, das ist eigentlich auch im Alltagsbewusstsein drin, das lernen wir von Kindesbeinen an. Und das möchte ich hinterfragen. Ist das wirklich das, was wir tun, wenn wir unser Leben lang arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können? Einer der berühmten sogenannten Witze aus der Arbeitswelt, den ihr wahrscheinlich alle auch kennt. Ich kenne ihn auch. Und wer montags morgens beim Umziehen am Spind den Spruch als erstes loslässt, der hat einen Lacher. Ne? Du begrüßt dich, deine Kollegen, montags morgens am Arbeitsplatz mit dem Spruch, es will wieder nicht Freitag werden. Habe ich auch öfter verwendet. Klar. Wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, dann bleibt einem das Lachen im Halse stecken. Weil was ist da ausgesagt? Da ist ausgesagt, dass Millionen Menschen sich wünschen, montags morgens wünschen, dass doch bitteschön am liebsten schon Freitagnachmittag sei. Das heißt, Millionen Menschen wünschen sich jeden Tag, dass sie einen Großteil ihres Lebens überhaupt nicht erleben wollen. Das ist doch kein Witz. Da bleibt einem doch das Lachen im Halse stecken. Millionen Menschen würden 2/3 ihres Lebens am liebsten gar nicht erleben. Natur, sowas wie Menschsein ist Arbeit. Na? Ein Blick auf die Wortherkunft des Wortes Arbeit in verschiedenen Sprachen sollte einem zusätzlich sehr stutzig machen. Im altgriechischen Ponein arbeiten kommt vom Ponos die Mühe, die Last. Das französische Travail, das spanische Trabajo, kommt vom alten Volkslatein Tripalare und das heißt pfählen, quälen. Im Germanischen heißt Arba der Knecht, daher kommt Arbeit. Im Russischen, in anderen slawischen Sprachen, Rabota die Arbeit, von Rab der Sklave. Sowas wie Menschsein, Natur, Luft wie Atmen, irgendwie komisch, dass es in verschiedenen Sprachen so eine Quelle hat. In der Antike herrschen in vieler Hinsicht schlimme Verhältnisse, ist überhaupt nicht zu verteidigen, die Zustände. Es gab Sklaven, die Frauen hatten sowieso nichts zu sagen und es war nur eine kleine Gruppe von privilegierten Männern, die nicht dem Zwang zur Arbeit unterlagen und die zum Beispiel philosophieren konnten und Wissenschaft betreiben konnten. Es geht also jetzt nicht darum, die Verhältnisse in der Antike irgendwie schön zu reden, die waren nicht schön. Aber interessant ist, was war eigentlich das herrschende Ideal in der antiken Gesellschaft? Das Ideal, wonach jeder streben wollte. Das Ideal war, nicht arbeiten zu müssen. Das war das Ideal. Entweder du bist ein freies und soziales Wesen, oder du musst arbeiten. Und wenn du arbeiten musst, bist du zu bedauern. Epikur, ein Philosoph damals, den ich sehr empfehle, weil er sagt, das Beste, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Es kommt darauf an, den Schmerz zu minimieren und die Lust zu optimieren. Ist ein guter Ratschlag. Epikur sagt dann auch, ein von Arbeit geplagter Gott ist vollkommen unvorstellbar. Ist vollkommen unvorstellbar. Ganz anders das Christentum 300 Jahre später. Paulus, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Dieser Spruch macht Karriere durch die Jahrhunderte bis hin zum Beispiel zu Stalin und anderen. Ganz anders. Die Reformation, im Moment redet alles von der Reformation, Lutherjahr. Luther treibt diesen Arbeitswahn, möchte ich sagen, weiter auf die Spitze. Das ist jetzt Zitat Martin Luther. Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen. Müßiggang ist Sünde, wider Gottes Gebot, zum anderen sündigst du gegen deinen Nächsten. Also wer nicht arbeitet, ist ein Sünder gegen Gott, gegen alles. Das ist nochmal spitze. Weiß jemand, wer die ersten modernen Lohnarbeiter waren? Die ersten Lohnarbeiter im Modernen sind? Na, das waren die Landsknechte, die Soldaten. Da ist der Sold drin, das waren die Soldaten. Die absoluten Herrscher, es war Amerika entdeckt, in Anführungszeichen. Es gab einen riesen Entwicklungsschub, das Gold, das man da geholt hat aus Südamerika zunächst. Riesen Entwicklungsschub, riesige Konkurrenzkämpfe unter den europäischen, damals führenden Mächten. Die absoluten Herrscher brauchten stehende Heere. Es hat nicht mehr gereicht, irgendwann übers Land zu ziehen und sagt, so Bauern, jetzt geht er mal her und macht 3 Wochen irgendeinen Kreuzzug. Sondern man brauchte stehende Heere, die musste man bezahlen, die musste man finanzieren. Die Soldaten. Das waren die ersten modernen Lohnarbeiter. Man kann die Neuzeit auch anders schreiben. Man kann die Neuzeit schreiben als die Geschichte des Siegeszuges der Uhr. Im 13. Jahrhundert beginnt in den vorkapitalistisch entwickelsten Gebieten, Norditalien, beginnt die Turmuhr immer wichtiger zu werden. Zunächst auf den Rathäusern, die den Kirchen Konkurrenz gemacht haben, und dann haben die Kirchen später nachgezogen. Es gibt jetzt Turmuhren. Weil warum? Es wird notwendig, es reicht nicht mehr nur zu wissen, als irgendwie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, sondern man muss schon ein bisschen genauer wissen, weil langsam fängt an, die Zeit vertaktet zu werden, man in einem Rhythmus leben zu müssen, den die Arbeit vorgibt. Im 16. Jahrhundert dann die Taschenuhr, das Nürnberger Ei, ja. Also der Kaufmann sitzt in der Kutsche hinten und sagt, jetzt aber mach ein bisschen schneller, ja, ich muss in einer Viertelstunde in Fürth sein, sonst geht mir der Termin flöten. Ja. Das 18. Jahrhundert ist die Geburtsstunde eines der schlimmsten Folterinstrumente, das sich die Menschheit einfallen lassen, nämlich des Weckers. Ja, das reicht aus. Das gab es vorher praktisch nicht. Es gab es mal in der Antike. Es gab in der Antike mal so eine, für zum Beispiel Soldaten, dass sie morgens die Schlacht nicht verschlafen, auch nicht gerade das Sympathischste. Ja. Aber dass es massenhaft sich Wecker verbreiten, weil Menschen massenhaft nicht mehr im natürlichen Rhythmus drin sind, sondern die Arbeit, die äußere Arbeit, ihnen diktiert den Ablauf, dass dieser Siegeszug beginnt im 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert dann zieht die Wohnzimmeruhr ein, unheimlich interessant. Das ist nun im privatesten, intimsten Bereich, tick, tack, dein ganzes Leben ist vertaktet, die Zeit läuft. Ein Gefühl, das frühere Generationen Jahrhunderte, Jahrtausende lang überhaupt nicht kann. Die Zeit läuft, läuft, läuft. Im 20. Jahrhundert dann die Armbanduhr ständig drauf gucken mit Smartphone und so weiter. Und so kann man die Geschichte der Neuzeit auch so beschreiben, dass wir uns im Laufe der Jahrhunderte eine ganz schöne Diktatur aufgebaut haben. Wir springen nach der Uhr, unser ganzes Leben. Interessant ist, wie dieser moderne Arbeitsbegriff, den viele für völlig natürlich und menschlich halten, in die Menschen eingeprügelt wurde mit dem Beginn der Neuzeit. Das war nämlich überhaupt nicht so, dass das drin war in den Leuten. Wenn ein Bauer praktisch durch den Zwang der ökonomischen Verhältnisse enteignet wurde und in der Fabrik arbeiten musste, na was hat er, und damals war Tagelöhnerei, na was hat er gemacht, wenn er seinen Tagelohn gekriegt hat? Der hat, wenn er ein guter Kerl war, hat das der Frau gegeben, um die Kinder zu erziehen, und wenn er ein schlechter Kerl war, hat er es versoffen. Aber er ging doch erst dann wieder in diese Fabrik, wenn er Kohle wieder brauchte. Das war doch klar, wer geht denn freiwillig in so eine Hölle 14 Stunden lang? Das war doch vollkommen klar. Also musste man was ändern. Dazu gab es verschiedene Methoden. Eine Methode war, die Löhne so weit zu senken, dass die Frauen und die Kinder auch noch mitarbeiten mussten und man permanent arbeiten musste. Eine andere Methode waren die sogenannten Arbeits- oder Zuchthäuser. Das ist die Geburtsstunde. Müßiggänger, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Mit unglaublich brutalen Methoden. Zum Beispiel hat man Menschen beiderlei Geschlechts angekettet in einer tiefen Grube. Und die tiefe Grube ist vollgelaufen mit Wasser. Und dann haben die eine Kelle in die Hand gekriegt. Und sie konnten nur überleben, wenn sie den ganzen Tag stundenlang Wasser geschaufelt haben. Da hat, kann ich sehr empfehlen, Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, auf über 100 Seiten hat der Robert Kurz außerordentlich schlimme, deprimierende Fakten aus dieser Zeit zusammengetragen. Dieser moderne Arbeitsbegriff wurde mit brutalsten Methoden in Generationen von uns hineingeprügelt. Und zwar beiderlei Geschlechts. Das ist weitgehend vergessen. Das muss man ausgraben. Das Menschheitsgedächtnis vergisst auch viel. Man muss vieles wieder ausgraben, was schon mal geschehen ist, was uns heute als vollkommen natürlich erscheint. Ja, und in Meyers Konversationslexikon dann von 1888 sind dann Zucht- und Arbeitshäuser wie folgt definiert. Das sind Anstalten, in welchen die Zwangsarbeit als Mittel der Bestrafung dient und welche neben der Bestrafung zugleich die sittliche Besserung der Sträflinge erzielen wollen. Und Zwangsarbeitshäuser für hartnäckige Bettler und gemeinschädliche Müßiggänger, in welchen diese durch Zwang zum Fleiß angehalten werden. Wer in meinem Alter ist, kann sich erinnern, die Zuchthäuser wurden in der alten BRD in Mitte der 70er Jahre erst ab. Geschafft. Also ich habe als Kind noch die Bilder vor Augen, wie die dann mit ihren Streifen dann schwere Arbeit machen wurden und so weiter. Zuchthäuser entstehen aus dem Gedanken raus, dass Arbeit eingeprügelt werden muss und dass die Arbeit als ein allgemeiner Zwang, dem niemand entfliehen kann, empfunden wird. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Die Arbeiterbewegung, die dann im 19. Jahrhundert entsteht, das ist die Bewegung, die das alles schon geschluckt hat. Die nicht mehr grundsätzlich gegen diesen Zwang opponiert, sondern die mit viel Recht natürlich sagt, wenn schon, dann wollen wir uns einrichten. Dann mal gucken, dass wir möglichst gute Bedingungen kriegen, hohe Löhne kriegen, möglichst hohe Löhne, weniger Arbeitszeit, hat alles seine Berechtigung. Aber sie hat von Anfang an, war sie begründet darin, dass sie dieses Einprügeln der Arbeit schon akzeptiert hat. Und sie treibt es dann noch auf höhere Spitzen. Also ein schlechtes Beispiel ist Friedrich Engels, Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Die Arbeit ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens. Sie hat den Menschen selbst geschaffen. Das ist sozusagen Luther Plus. Und es gibt dann richtige, also Vergötterungen der Arbeit im Beginn der Arbeiterbewegung. Nun muss man zur Ehre der Arbeiterbewegung sagen, dass sie auch ihre Dissidenten hatte, die das anders gesehen haben. Einer davon war Paul Lafargue, ein Schwiegersohn von Karl Marx übrigens. Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Aber Lafargue und andere haben sich nicht durchgesetzt in der Arbeiterbewegung. Jetzt kommen ein paar Schlagzeilen so aus Zeitungen, Zeitschriften, die ihr aber alle aus dem Leben, aus der Erfahrung kennt. Burnout, wenn Arbeit krank macht, krank durch Arbeit, Mehrheit klagt über Stress im Job, herzkrank durch Überstunden, krank durch zu viel Arbeit, Deutsche machen immer mehr unbezahlte Überstunden, DGB-Umfrage, jeder Zweite klagt über Zeitdruck bei der Arbeit, unzufriedene Mitarbeiter, null Bock auf den Job, die Zahlen sind erschreckend, fast 87% sind unzufrieden mit ihrem Job, Hassfigur Nummer 1, der eigene Chef, ältere Arbeitnehmer, die wollen alle möglichst schnell raus, aber auch junge, gebildete wollen früh in Rente. Altersteilzeit beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle war auch mein Spruch. Ich habe es gerade noch geschafft, weil ich im letzten Jahrgang von dem Altersteilzeitgesetz noch reingefallen bin. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele träumen davon, knapp 40%. Das ist eine Umfrage. Wann würden Sie gerne in Rente gehen? Genau 2% wollen länger als 65 arbeiten. Die allermeisten wollen früher aufhören. Und ich denke, mit guten Gründen. Müssen wir hier in dem Kreis nicht drüber reden. Was ist die Antwort? Rente mit 67, mit 70, mit 75. Über das wird ja alles geredet, das wissen wir. Das ist die Perspektive, das ist das, was uns sozusagen angeboten wird, was uns erwartet, wenn wir die Entwicklung nicht ändern können. Ja, und wer heute unter 30 ist, na, der weiß doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann werde ich mit 80 noch keine Rente kriegen, von der ich leben kann. Das ist doch ein offenes Geheimnis. Ja? 4/5 der Jungen glauben nicht mehr an die Rente. Wir müssen immer länger arbeiten. Das ist jetzt Quelle Bundesarbeitsministerium, wissen wir alles. Ich habe es nur noch mal hier ein paar Fakten zusammengestellt. Von 1995 bis 2015, die länger als 48 Stunden arbeiten müssen, sind von 1,3 auf 1,7 Millionen gewachsen. Die Wochenendarbeit, mittlerweile schon jeder vierte Erwerbstätige von 6 auf 8,8 Millionen. Oder gar der Schichtdienst ist gewachsen von 3,8 auf 5,6 in 20 Jahren. 47% mehr Zuwachs, wir kennen das alle. Ja, und wenn wir dann die begehrte Arbeit haben, dann machen wir Überstunden, und zwar im Urlaub. 6,4 Millionen in Deutschland arbeiten im Urlaub für ihren Chef. Im Durchschnitt sind es 1,4 Stunden pro Arbeitstag, wo gearbeitet wird für den Chef. Und das ist, wie wir auch wissen, in den besonders bedrängten Bereichen, gerade im Arbeiterbereich, noch viel verbreiteter. Das ist aus Verdi Publik, ja, DGB-Umfrage, verzichtet jeder dritte Beschäftigte zugunsten der Arbeit auf Urlaubstage. Am häufigsten, nicht überraschend, bei Reinigungskräften und auf dem Bau. Klar, da wo die Verhältnisse am drückendsten sind, da kommt es am häufigsten vor. Arbeit ist Natur, Menschsein, nicht zu hinterfragen. Trotzdem rufen wir alle Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also hier die Kollegen von der Metall, die Schleckerfrauen, öffentlicher Dienst. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wir rufen da nicht deswegen Arbeit, Arbeit, Arbeit, weil wir blöd werden, sondern weil wir genau wissen, dass das System nur so funktioniert, dass wir arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Deswegen rufen wir nach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Im Rahmen der Verhältnisse bleibt uns auch nichts anderes übrig. Aber die Frage ist, was für Verhältnisse sind das? Und werden diese Verhältnisse auf Dauer halten? Dieser Zwang, diese Vorstellung Arbeit, so wie sie heute läuft, sei was vollkommen Natürliches, die hat sich von Kindesbeinen an tief selbst in unsere Seelen eingegraben. Wenn du gefragt wirst, was bist du? Was antwortest du dann? Na, ich bin Verkäuferin, bin Lokführer, ich bin Krankenschwester, bin Handwerker. Niemand sagt, ich bin Vater. Ich bin einer, der gerne musiziert. Einer, der gerne wandert. Ich gärtnere gerne. Ich denke gern nach. Ich gehe gern schwimmen. Nein. Ich bin meine Arbeit. Was bist du? Das geht bis tief in unsere Seele. Was bist du? Ich bin meine Arbeit. In Zeiten wie diesen kämpfen wir um jeden Arbeitsplatz. Von wem ist das Plakat? Könnte die IG Metall sein, es könnte Verdi sein, selbstverständlich. In dem Fall die CDU. Ja. Es ist Konsens. Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze und wir kämpfen alle um Arbeitsplätze. Ich glaube, vor dem Hintergrund des Gesagten sollten wir uns die Eingangsfrage, was ist eigentlich Arbeit, nochmal neu stellen. Frank, ist das, wenn wir unter dem Zwang leben, unser ganzes Leben an Arbeit gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können? Was ist das eigentlich wirklich, was wir da tun? Und meine Antwort heißt, das heißt für den Markt produzieren müssen. Entweder direkt in der sogenannten freien Wirtschaft oder vermittelt im öffentlichen Dienst, in Dienstleistungsbereichen, die Infrastruktur dafür herstellen, dass diese Produktionsweise funktionieren kann. Für den Markt produzieren müssen. Und zwar in der Hoffnung, dass der Markt es honoriert. Wenn der Markt sagt, ich brauche dich nicht, dann habe ich Pech. Weil ein Computer, ein Roboter das besser macht, dann habe ich Pech. In der Hoffnung, dass der Markt das honoriert, was wir produzieren, weil wir sonst nicht leben können. Das ist Arbeit. Das ist Arbeit. Oder anders gesagt, einen Großteil seines Lebens verkaufen zu müssen, damit wir den anderen Teil des Lebens fristen können. Das ist Arbeit und nicht Natur und von Anfang an und immer schon da und Menschsein. Und um zu verstehen, warum das so ist, gucken wir uns mal dieses Ding an. Das ist, ihr habt recht, das ist ein Schnellkochtopf. Und jetzt, genau, das ist noch einer aus dem letzten Jahrtausend. So, und jetzt mal ein Gedankenexperiment. Der Ralf legt sich jetzt einen Schnellkochtopf zu, ist ganz begeistert und jetzt kocht er sich ein super leckeres Gericht in diesem Schnellkochtopf. So, das schmeckt besser als im alten Kochtopf. Da sind mehr Vitamine drin. Und vor allem, der Ralf macht das in 5 Minuten und nicht in 20 Minuten. Also nur gut. Ralf, was machst du mit den 15 Minuten, die du jetzt gewonnen hast? Die brauchst du fürs Essen. Der Ralf braucht sie fürs Essen, andere würden vielleicht eine CD einlegen, mit der Freundin telefonieren, was weiß ich. Sie würden leben. Sie würden die gewonnene Zeit nutzen zum Leben. Nicht so unsere Wirtschaft. Ich sage, Moment mal. Nichts von wegen hier. Aufs Überlegen oder eine Freundin anrufen oder so. Du machst jetzt ganz schnell 1, 2, 3, 4 leckere Gerichte. Ja, warum denn? Warum? Ich brauche doch nur eins. Also vollkommen wurscht, was du brauchst. Das interessiert überhaupt nicht, was du brauchst. Das Einzige, was interessiert, ist, du musst Käufer suchen, Käufer suchen, Käufer suchen. Und deswegen musst du 4-mal so machen. Nichts aufs Ohr legen. Käufer suchen. Und warum Käufer suchen? Weil der Markt entscheidet. Der Markt entscheidet. Voneinander isolierte Wareneigentümer. Und wenn sie nur die Eigentümer ihrer wahren Arbeitskraft sind, voneinander isolierte Wareneigentümer produzieren nicht für ihre Bedürfnisse. sondern für eine anonyme Macht, den Markt. Der Markt entscheidet letztendlich über unser Wohl und Weh. Die eigentlich Herrschenden im Kapitalismus, das sind die Märkte. Deswegen ist Kapitalismus auch so schwer zu verstehen, weil er eine abstrakte Herrschaftsform ist. Natürlich gibt es im Kapitalismus Gewinner, die sitzen sozusagen an der Quelle und die schöpfen kräftig ab. Und es gibt arme Schweine, die gerade noch froh sein können, wenn sie Hartz IV kriegen. Das ist ein Skandal. Das ist ein Skandal. Aber Herrschende im Sinne von, es gibt da oben welche, die haben den ganzen Laden im Griff, sind sie auch nicht. Seit 2008, als die Krise ausbrach, häufen sich die internationalen Konferenzen, Krisengipfel und sie kriegen die Krise nicht in den Griff. Unter Herrschenden stelle ich mir was anderes vor. Es gibt Profiteure und es gibt welche, die darunter leiden. Das ist ein Skandal, da muss man was sagen, gar keine Frage. Aber wer wirklich herrscht, das sind die Märkte. Und das ist eine abstrakte Herrschaft, nach der wir uns alle richten müssen. Alle, auch wir. Das ist unser Problem letztendlich als Gewerkschaften. Und dieser Kapitalismus hat bestimmte Zwänge, weil er so nicht anders funktionieren kann. Und ihr seht, ich mache ganz gerne einen Bindestrich zwischen Kapital und Ismus. Und das mache ich deswegen, weil ich glaube, wenn man gegen diesen Ismus ist, dann sollte man etwas verstanden haben von dem, was diesem Ding seinen Namen gibt, nämlich vom Kapital. Was ist das überhaupt? Also dieser Kapitalismus kann nur funktionieren, wenn er grenzenlos wächst. Gerät das Wachstum in die Krise, sind wir alle in der Krise. Also die Unternehmerverbände, weil sie die Profite gefährdet sind, aber die Gewerkschaften auch, weil die Arbeitsplätze wackeln. Und die Politik, völlig wurscht, welche Partei, ist auch in der Krise, weil die berechtigterweise Angst haben, dass die Steuereinnahmen bröckeln. Das heißt, wenn das Ding nicht ewig wächst, es kann nicht ewig wachsen, klar, wir kennen die Krisen, aber wenn es nicht ewig wächst, herrscht Krise. Und zwar gesellschaftliche Krise, auch wir sind Teil dieses Verhältnisses namens Kapitalismus. Das Kapital ist nicht irgendwas da oben, das Böse, und wir sind da unten die Guten, sondern das Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, dessen Bestandteil wir sind, das sich bis in unsere Seelen hinein durchzieht. Und maximaler Profit. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Kapital nach Profit strebt. Kapital strebt nach Maximalprofit. Weil nur im Konkurrenzkampf der Einzelkapitale untereinander nur dasjenige Kapital, das den maximalen Profit erreicht, am meisten in Rationalisierung investieren und deswegen am besten auf dem Markt auftreten kann in der nächsten Runde der Konkurrenz. Es gibt ein paar Nischen, das ist keine Frage, aber vom Prinzip her funktioniert das System mit grenzenlosem Wachstum und Maximalprofit. Und das sind die zwei grundlegenden Krankheiten, die in diesem Ismus, in diesem Kapitalismus von Anfang an angelegt sind. Und es ist wirklich alles Kapital, auch du bist Kapital. Da gibt es einen ganz ziemlich üblen Begriff, der es in sich hat, der oft auch gar nicht mehr hinterfragt wird. Und das ist der Begriff des Humankapitals. Der wird den Schülern in der Schule schon beigebracht, ohne irgendwie eine kritische Bemerkung dazu. Da haben mal Studenten eine sarkastische Aktion gemacht mit diesem Transparent. Ja? Wenn ich mal groß bin, dann werde ich Humankapital. Ja? Das ist sarkastisch, aber sie haben es getroffen. Sie haben die Logik dieses Systems getroffen. Industrie ist Industriekapital, Betriebe sind Betriebskapital, Tiere sind Landwirtschaftskapital und Menschen sind, ja was denn sonst, Humankapital. Natürlich, Humankapital. Und wenn du Glück hast und wirst in diesem System irgendwie noch verwertet und verwurstet, dann gehörst du zu den Human Resources, musst aber ganz arg aufpassen, dass du nicht in die personelle Rationalisierungsreserve abrutschst. Das sind die nicht mehr gebraucht werden, weil Computer und Roboter die Sache besser machen. Und wenn du es dann halbwegs vielleicht geschafft hast, halbwegs unbeschadet noch aus der ganzen Mühle rauszukommen, dann gehörst du zu der Rentnerschwemme, die uns allen auf der Tasche liegt. Das ist die Logik dieses Systems. Das ist die Logik der Kapitalverwertung, der wir unterworfen sind. Und was wir dabei arbeiten, ist vom Standpunkt der Logik des Systems her vollkommen wurscht. Ob wir Babywindeln produzieren oder Atombomben produzieren, das ist vom Standpunkt der Kapitallogik her vollkommen wurscht. Hauptsache Wachstum und Maximalprofit, womit auch immer. Das ist das Problem. Und wir sind Gefangene dieses Systems. Wir stehen nicht irgendwie oben drüber, wir können es kritisieren, aber das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen außen vor sind. Ja, das führt dann zu Phänomenen wie diesen, geplanter Verschleiß. immer mehr Produkte werden, gerade wenn die Garantiezeit um ist, irgendwie gehen sie schief. Reparieren kann man sie sowieso nicht mehr, irgendwie nur ein neues kaufen. Manche nennen das Kaufen für die Müllhalde. Und ich habe ja ganz bewusst auch nicht irgendwelche verdächtigen linken oder kapitalismuskritischen Mädchen zitiert, sondern bürgerliche Mainstream-Mädchen. Kaufen für die Müllhalde. Das ist eine Statistik jetzt über die Werbeumsätze bei Google, da könnte man alles Mögliche auch noch nehmen, also von 2001 bis 2013, weil dieses ganze überflüssige Zeug, das da für die Müllhalde produziert, das muss natürlich auch gekauft werden. Also muss die Werbeindustrie gigantisch explodieren und dafür dann auch in der Werbeindustrie Burnout, Herzinfarkt, Überstunden ohne Ende, damit diese ganze unnötige Blödsinn, sage ich jetzt mal, gekauft, gekauft, gekauft wird, damit diese Megamaschine aus ewigem Wirtschaftswachstum und Maximalprofit läuft, läuft, läuft. Dafür das alles. Dem Vorsitzenden der Arzneimittelkommission sollte man unterstellen, dass er was von Arzneimitteln versteht. Der sagt, 80% der Arzneimittel, die in Deutschland auf den Markt kommen, sind mindestens überflüssig. 80%. So, jetzt sagt das mal den Kolleginnen von der IG Chemie, die bei Bayer und Höchst arbeiten. An diesen 80% Arzneimitteln hängen unheimlich viele Arbeitsplätze. Wir sind mitgefangen in diesem System. Nur da sagen welche, na wenn das schon so ist mit dem Wachstum, dann machen wir doch was ganz anderes und produzieren was Vernünftiges. Und es ist ja überhaupt keine Frage, dass für Vernünftiges auch Bedarf da wäre. Und es gibt welche, die sagen, man kann ein Öko-Auto bauen. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich habe meine Zweifel. Aber es gibt Fachleute, die verstehen wesentlich mehr davon, die sagen, von Ressourcenverbrauch bis zur Umweltbelastung kann man ein Öko-Auto bauen. Nur akzeptiere, die werden es besser wissen. Aber das Problem ist, wenn der Wachstumszwang oder Zwang nach unendlichem Maximalprofit nicht gebrochen ist, dann haben wir irgendwann 12-spurige Autobahnen voller Öko-Autos. Dann haben wir mit Öko-Autos vollgestopfte Städte. Dann haben wir Überstunden, Herzinfarkt, Burnout, weil meine Öko-Auto-Firma natürlich mehr Öko-Autos produzieren als die andere. Was ist daran Öko? Also selbst wenn das technisch lösbar wäre, ist es deswegen noch lange nicht sozial und gesellschaftlich gelöst. Und da hat mal ein Manager von BMW einen genialen Satz gesagt. Ich glaube, da war sich in dem Moment gar nicht bewusst, was für einen genialen Satz er das sagt. Das war schon Ende der 80er Jahre. In einer Podiumsdiskussion wurde er gefragt, sehen Sie denn nicht auch, dass es nicht so weitergehen kann, dass die ganze Welt zugeschüttet wird mit immer mehr Autos? Ende der 80er Jahre. Wir können doch den Ostblock damals noch und Asien, Lateinamerika, Afrika irgendwann nicht so zuschütten mit Autos. Das hält doch der Planet gar nicht aus. Das sagt er ja. Wir wissen ganz genau, dass es viel zu viele Autos gibt. Aber unser Problem ist, dass es zu wenig BMWs gibt. Und das war ein genialer Satz, weil das ist genau so. Und der Manager vom Daimler muss es natürlich genauso sagen und der von VW. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich bin ja nicht blöd, ich sehe doch, wo das hinführt. Aber mein Problem ist, es gibt zu wenig Daimler und zu wenig VW. Und der Witz ist, das muss nicht nur der Manager sagen, das muss der Betriebsrat genauso sagen. Und der Kollege, der bei Daimler arbeitet. Du kannst ja tausendmal verstanden haben, dass das nicht so weitergehen kann, dass das die ökologische Katastrophe ist. Wenn du aber davon abhängst, wenn dein Lebensunterhalt davon abhängt und der deiner Familie, dass der Daimler möglichst viel von den Dingern in China verkauft, dann ist dein Problem, dass zu wenig Daimler verkauft werden und hoffentlich noch mehr verkauft werden. In diesem Sinne sitzen wir durchaus in einem Boot. Wir sind Gefangene dieses Systems. Das ist die Herrschaft dieser Arbeit. Die einen sollen arbeiten bis zum Umfallen, die anderen sind arbeitslos, also sprich überflüssig. Kein Mensch ist überflüssig. Aber im Sinne der Systemlogik, überflüssig, werden nicht mehr gebraucht, weil Computer, Roboter das besser machen. Und der größte Skandal, denn dieser Kapitalismus in die Welt setzt, ist der, dass aus endlich überflüssig werdender Arbeit überflüssige Menschen werden. Im Sinne der Systemlogik. Ein gigantischer Skandal. Da hat eine Frau, Johnny Ware, in Kalifornien eine interessante und sehr bemerkenswerte Studie gemacht. Die hat sich mit alten Menschen, die auf dem Sterbebett lagen, die wussten, die wussten, ich lebe nicht mehr lange, vielleicht noch ein paar Wochen. Also sehr einfühlsam unterhalten, dann ein Buch geschrieben. Das ist meines Wissens jetzt noch nicht auf Deutsch erschienen, ich habe da Passage jetzt übersetzt. Da sagt nun ein 84-Jähriger, der auf dem Sterbebett liegt: Tief in meinem Herzen weiß ich habe zu hart gearbeitet. Nicht nur wegen meiner Frau, auch wegen mir. Ich wünschte, ich hätte mich nicht darum gesorgt, was andere von mir denken, so wie ich es jetzt tue. Ich frage mich, warum wir bis zu unserem Ende warten müssen, diese Dinge zu erkennen. I wish I hadn't worked so hard. Ich konnte das nur andeuten. Diese Art von Kritik des Kapitalismus, die man meines Erachtens betreiben muss, da wäre natürlich noch viel mehr dafür zu sagen. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Und auf der Suche nach Antworten haben wir überraschende Verbündete. Zum Beispiel den Aristoteles. Was hat der Aristoteles mit unserer Situation heute zu tun? Da gibt es einen Text, der ist überliefert. Der gehörte ja zu den wenigen privilegierten Männern, die nicht aber die Zeit hatten zum Nachdenken. Und da fantasiert er mal, da macht er sich mal Gedanken, was könnte denn sein, wenn? Wie könnte denn die Welt eigentlich sein, wenn? Und dann schreibt er, ja freilich, wenn jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten, seine Verrichtung wahrnehmen könnte, wenn also auch das Weberschiff von selbst webt, aber den Teil, den mein Webstuhl hin und her bewegen muss, mit der Hand, oder der Zitterschlägel von selbst spielte, wenn das ginge, dann brauchten allerdings die Meister keine Gesellen und die Herren keine Knechte. Andere übersetzen die Stelle, bräuchten wir keine Sklaven mehr. Nun ist es eben der Aristoteles gewesen und das ist überliefert. Deswegen haben wir es heute, aber man kann sicher sein, dass bei weitem nicht nur der Aristoteles sich diese Gedanken gemacht hat, sondern viel mehr Menschen seit Tausenden, Jahrtausenden von Jahren. Das ist ein uralter Traum der Menschheit. Und das ist der Traum von der Automatisierung. Wenn es doch Automaten gäbe, Maschinen gäbe, die uns diese lästige, tägliche, mühsame Arbeit weitgehend abnehmen, sodass wir uns auf das konzentrieren können, was wirklich lebenswert ist, was wirklich Spaß und Freude macht im Leben. Wenn es doch das nur gäbe. Und heute? Heute kann jedes Werkzeug auf erhaltene Weisung oder gar die Befehle im Voraus erraten, seine Verrichtung wahrnehmen. Was sind denn die Roboter anderes? 3D-Drucker steht ganz am Anfang der Entwicklung. Ein explosives Potenzial steht ganz am Anfang. Vor ein paar Monaten haben sie in Russland innerhalb von 24 Stunden ein Haus gebaut für 9.500 Euro im 3D-Drucker. Und das ist erst der Anfang. Wir leben in herrlichen Zeiten. Wenn das der Aristoteles gewusst hätte, der hätte auf den Straßen getanzt und nicht nur er, dass das mal geht. Wir leben in herrlichen Zeiten. Das gute Leben für alle ist möglich und wenn ich alle sage, meine ich alle 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Unter dem mache ich kein Alle. Das gute Leben für alle Menschen ist heute möglich und zwar Menschheitsgeschichte zum ersten Mal und das steckt im Schnellkochtopf. Das steckt im Schnellkochtopf, das gute Leben für alle. Das Ganze, in Anführungszeichen kleine, große Problem natürlich, ist, dass wir den Schnellkochtopf sozial umsetzen. Sozial um die Möglichkeiten, die wir haben, sozial, gerecht und fair umsetzen. Wir können heute mit weniger Arbeit denn je mehr Reichtum denn je produzieren. Mit Reichtum meine ich stofflichen Reichtum. Das kann man an ganz vielen Beispielen nachweisen, nur zwei. Als 1924 das erste Fließbandauto vom Band lief, das Modell T, da steckten da 813 Arbeitsstunden drin in so einem Stück. Also vom Reißbrett angefangen bis zur Lackierung. 2008, das ist schon ein paar Jahre her, stecken in einem Ford Fiesta noch genau 12 Arbeitsstunden, menschliche Arbeitsstunden drin. Den Rest haben Roboter, Maschinen, Computer gemacht. Und der Ford Fiesta ein bisschen komplizierter als das Ford T von damals. Oder wir könnten von 2007 mit 20 Leuten 10.000 PCs im Jahr produzieren. Da steckten 3 Arbeitsstunden in einem PC. Das ist schon 10 Jahre her. Wie kann es sein, dass wir unter diesen genialen Bedingungen eigentlich immer länger arbeiten müssen? Das ist doch absoluter Irrsinn. Das ist doch absoluter Irrsinn. Das deutet doch darauf hin, dass in diesem System namens Kapitalismus irgendetwas ganz Grundlegendes vollkommen schiefläuft. unter so herrlichen Bedingungen, von denen Generationen und Generationen geträumt haben, immer länger arbeiten müssen. Das ist irre. Das ist vollkommen irre. Und wir sind die Leidtragenden dieses Irrsinns. Aber es gibt erfreuliche Nachrichten. Dickes Auto, eher peinlich. Generation Y oder Generation Y, wollen die auch arbeiten? Junge Beschäftigte verlangen eine neue Arbeitswelt. Jugend findet Autos nicht mehr sexy, Statussymbol von gestern. Ich will nicht arbeiten. Wir arbeiten zu viel, meint Tobias Hefele. Dabei gäbe es viel wichtigere Dinge als Karriere, Erfolg, Wettbewerb. Jugend und Beruf, Karriere ist nicht mehr so wichtig. Der Tag hat 24 Stunden. Idealerweise schlafen wir 8 davon. 3 Stunden gehen für unvermeidliche Dinge wie Hausarbeit, Toilettengänge, Duschen und Nahrungsaufnahme drauf. Zählt man noch Arbeitszeit und Anfahrtswege dazu, sind mindestens 20 Stunden des Tages verschwunden. Es bleiben noch 4 Stunden zum Leben. Ich möchte, dass im Zentrum meines Lebens Dinge stehen, die ich gerne mache, die mich bewegen oder begeistern. Davon gibt es mehr als genug, Klavierspielen und so weiter und so weiter. Wir müssen uns die Frage stellen, was ist eigentlich Lebensqualität? Was wollen wir wirklich von unserem Leben? Habe ich lieber 3 Armbanduhren oder habe ich mehr Zeit? Möchte ich Ruhe, Schlaf, Ausgeglichenheit, Müßiggang, Erlebnisfähigkeit opfern, um Karriere zu machen und dem Geld hinterherzuhetzen? Möchte ich zu den 20 Millionen allein in Deutschland gehören, die unter Schlafstörungen leiden? Wie lange hält mein Glück eigentlich an, nachdem ich shoppen war? Was will ich wirklich? Ich will mein Leben zurück, sagt die Verdi-Jugend Berlin. Ganz genau richtig. Ich will mein Leben zurück gegen Arbeitswahn und Kapitalismus. Ich will nützliche, sinnvolle, lustvolle Tätigkeit statt Arbeit. Das will ich. Tätigkeit statt dieser Arbeit. Das wollen wir. So, wer sagt, das ist ein schöner Traum und ist ja schön wieder, aber ist ja vollkommen unrealistisch, dem sei gesagt, wir haben gar keine andere Chance, weil die Arbeit sowieso untergeht. Wissenschaftliche Studien häufen sich, dass in den nächsten 20 Jahren die Hälfte oder mehr aller Arbeitsplätze ersatzlos flöten gehen wird, weil Computer und Roboter das besser machen werden in Europa und Nordamerika. In sogenannten Entwicklungsländern zum Teil noch viel mehr. Und wurde gestern zum Teil darüber auch schon ein bisschen diskutiert. Und natürlich ist es so, dass wie mit jeder Prognose und wissenschaftlichen Studie das letztendlich nicht eins zu eins sich im Leben widerspiegeln wird. Und natürlich wird es Widersprüche geben, es wird auch Bereiche geben, wo sich noch was entwickelt. Aber unterm Strich hat diese neue Technologie, Digitalisierung, die Explosion der Technologie, ein Potenzial, ein Rationalisierungspotenzial, das bisher überhaupt noch nicht da war. Und ich warne davor, dieses Potenzial zu unterschätzen, weil ich hatte gestern manchmal ein bisschen den Eindruck, dass manche dieses Potenzial vielleicht noch ein bisschen unterschätzen. Ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir das unterschätzen. Da hilft es auch nicht zu sagen, ja, Smartphone, da ist ja auch nicht viel passiert und so weiter. Was jetzt kommt, ist was ganz was anderes noch, ist was vollkommen anderes. Die Entwicklung geht nicht kontinuierlich aufwärts. Die Entwicklung explodiert exponentiell. Und was heute noch unmöglich erscheint, ist morgen schon möglich. Das derzeitige Superhirn von IBM, Watson nennen sie den, ist in der Lage, Hirntumoren zu diagnostizieren, besser als die besten Ärzte. Das sind nicht mehr nur die sogenannten weniger qualifizierten Arbeiten, das geht bis in die akademischen Bereiche hinein. Das explodiert. Und das geht bei den Journalisten, das ist bei Ärzten, das ist Piloten hinein. Wir haben es mit der 4. industriellen Revolution zu tun, Industrie 4.0, selbstlernende Systeme, künstliche Intelligenz, wir sind ganz am Anfang. Und die Vorstellung, dass das alles schon nicht so schlecht kommen wird, da sind wir schlecht damit beraten. Wir sollen uns darauf einstellen und uns vollkommen neue Fragen stellen. Entweder wir kriegen diese Entwicklung in den Griff, oder es drohen Massenelend und extreme soziale Verwerfungen, von denen wir uns heute noch überhaupt keine Vorstellung machen können. Was tun? Das Wichtigste, was wir tun müssen, ist raus aus dem Gedankengefängnis zu kommen. Denn das Schlimmste, was Kapitalismus in gewisser Weise ist, er ist ein Gedankengefängnis, der uns das ganze Leben mit der Vorstellung leben lässt, es kann ja nur so sein, es kann gar nicht anders sein, arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Wo bleibt eigentlich der Aufstand gegen die Rente mit 67? Weil vor einem Argument grundsätzlich kapituliert wird. Und das ist das Argument, ja, die Gesellschaft wird immer älter, es können doch nicht immer weniger Junge immer mehr Alte finanzieren. Da zuckt man die Schultern und sagt, naja, so ist es eben, das Schicksal, Natur. Dabei ist es ein vollkommen absurdes Argument. Es ist ein vollkommen absurdes Argument. Aber die Absurdität dieses Arguments kann man nur verstehen, wenn man über den Tellerrand des Systems hinausguckt. Die Arbeitsproduktivität explodiert seit Jahrzehnten und sie wird weiter explodieren. Die Arbeitsproduktivität gäbe uns schon lange die Möglichkeit, dass wir alle, jung und alt, wesentlich weniger arbeiten könnten, wenn der Laden vernünftig organisiert wäre. Und die Frage muss man stellen. Und deswegen Arbeitszeitverkürzung jetzt. Wir hatten nach dem Kampf um die 35-Stunden-Woche doch lange, wenn wir mal ehrlich sind, die ÖTV zog noch nach mit 37,5 und dann kam noch ein bisschen was, aber wir hatten doch Jahrzehnte, irgendwie hat sich doch kaum was getan. Gewerkschaftstage haben zwar immer beschlossen, Arbeitszeitverkürzung, aber was haben wir wirklich gemacht? Wenn Organisationen beschließen, was sie eigentlich machen sollten, es aber nie machen, das ist ein Hinweis auf die Krise, in der so eine Organisation steckt. Die beste Losung bis heute, die mir begegnet, ist die IG Metall-Frauen. Mehr Zeit zum Lachen, lieben Leben. Da war nicht so, wir haben gute Vorschläge, damit der ganze Laden besser läuft, sondern wir haben Ansprüche ans Leben. Wir wollen mehr leben. Es gibt in letzter Zeit erfreulicherweise bei IG Metall, Verdi, aber sogar bei der IG Chemie einige interessante Entwicklungen. Wir haben darüber geredet, ich will es deswegen jetzt auch kurz machen. Zeitsouveränität, Lebensphasenrecht und so weiter. Der Grundgedanke ist, von fremdbestimmter hin zu selbstbestimmter Flexibilität zu kommen. Das ist schon mal ein Anfang. Ich finde, das ist gut, das reicht aber bei weitem nicht aus. Wir hatten zum Beispiel bei VW die 28,8-Stunden-Woche, haben wir gestern drüber geredet. Die IG Metall macht das Programm Mein Leben, meine Zeit. Interessant, solche Ergebnisse, wie dass sich in Betrieben dann 80% für mehr Zeit entschieden haben, auch kürzlich bei der Bahn, die einen Tarifvertrag jetzt hat, willst du mehr Zeit? Die Mehrheit hat sich dafür entschieden, lieber eine Woche mehr Urlaub als ein paar Prozent mehr Geld. Das sind interessante Entwicklungen. In Österreich machen die Gewerkschaften noch 35-Stunden-Woche verstärkt. Frankreich, CGT, 32, 4 Stunden. Das ist schon natürlich noch ein Schritt weiter in die richtige Richtung. Die IG Metall hat jetzt meines Wissens, will auf jeden Fall einen individuellen Anspruch an die 28-Stunden-Woche. So wird es diskutiert, meines Wissens. Das geht in die richtige Richtung. Was der Mangel noch ist, aus meiner Sicht, ist, es gibt noch keine vereinheitlichende Forderung. Wir brauchen... Also Individualisierung ist wichtig, da haben wir uns auch zu lange dagegen gewehrt, finde ich. Aber wir brauchen eine vereinheitliche Forderung, hinter der ganz viele stehen können. Zum Beispiel 28-Stunden-Woche, damit man mobilisierungsfähig wird. Wir brauchen parallel zur untergehenden Arbeit eine breite gesellschaftliche Bewegung für massive Arbeitszeitverkürzung. Da spielen die Gewerkschaften eine wichtige Rolle, aber auch die Oma beim Lidl in der Schlange muss sagen, das ist eine unglaubliche Schweinerei, dass meine Enkelin, wenn die mal so alt ist wie ich, keine Rente mehr, das kann doch nicht sein, da muss ich doch was ändern. So eine Stimmung brauchen wir in der Gesellschaft. Das ist die Aufgabe der nächsten 20 Jahre. Und deswegen sage ich Arbeitszeitverkürzung. Ich rede von der 30-Stunden-Woche, von der 20-Stunden-Woche, von der 10-Stunden-Woche, von der Rente mit 40. Und spätestens jetzt sagt doch jeder, der ist ja vollkommen verrückt. Der ist ja vollkommen verrückt. Weil das widerspricht doch allem dem, was wir tagtäglich hören und erfahren. Ja, es widerspricht allem dem. Aber verrückt ist das System, in dem wir leben. Verrückt ist das System, in dem wir leben. Ja? Weil diese Möglichkeit, das steckt alles im Schnellkochtopf. Wir müssen den Schnellkochtopf nur sozial verträglich organisieren. Raus aus dem Gedankengefängnis. Wir müssen die Frage, was ist eigentlich Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und wie ist die zu organisieren, grundsätzlich neu überdenken, grundsätzlich neue Antworten geben. Das Zeitalter der Lohnarbeit geht zu Ende. Das System, das sich alle dadurch erhalten können, dass sie Lohnarbeiten gehen, ihr Leben lang schuften und Geld kriegen, so, das wird für immer mehr Menschen, ich rede jetzt von Deutschland und wir wissen, dass wir sozusagen oben schwimmen auf der Suppe weltweit für immer mehr Menschen ein System, das nicht mehr funktionieren kann. Gleichzeitig haben wir aber stofflichen Reichtum, Hülle und Fülle, Hülle und Fülle. Wie kann die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum auf Dauer besser funktionieren? Und da habe ich vom Prinzip her einen Lösungsweg, einen Weg, wo es gehen könnte, was aufzuzeigen. Ein einfaches Beispiel ist natürlich, sehr einfach ist, aber vom Prinzip. Wenn ich auf meinem Balkon stehe und hinten ins Carré gucke und so, und da leben ungefähr 200 Menschen, schätze ich mal so. Da überlege ich mir, wie viele Bohrmaschinen haben eigentlich diese 200 Menschen? Ne? Die haben ja 2, 3, 7, die haben, naja, ich weiß nicht genau, ich schätze mal so 28, 35 Bohrmaschinen haben die. Also ich habe auch eine, ich habe auch eine. Wie oft brauche ich die? Wie oft brauche ich die wirklich? Ne? So. Wenn diese 200 Leute in meinem Karree sich nur in puncto Bohrmaschinen ein bisschen organisieren würden, ein bisschen Selbstorganisation machen würden, dann bräuchten die maximal noch 5 Bohrmaschinen. Mit geringem Selbstorganisationsaufwand. So. Um das mal durchzurechnen, nehmen wir mal einfach an für die Rechnung, eine Bohrmaschine sind 100 Euro, die 200 Leute brauchten für die 35 Bohrmaschinen 3.500 Euro Lohn. Wenn sie es vernünftig organisiert hätten, bräuchten sie nur 500 Euro Lohn und hätten genau die gleiche Qualität. Und dazu hätten sie außerdem noch ein paar neue soziale Kontakte, die vielleicht auch interessant sind. Sie müssen für 3.000 Euro weniger arbeiten. Kleines Beispiel. Aber man stelle sich vor, das würde zum Beispiel mit Autos funktionieren. Da gibt es ja schon Überlegungen. Dann wäre das schon eine ganz andere Dimension, was natürlich zur Folge hätte, dass wesentlich weniger Autos produziert werden müssen und was sofort die Frage stellen würde bei VW, bei Daimler, bei BMW, massive Arbeitszeit reduzieren. Aber das wäre genau die richtige Dynamik, die wir bräuchten. Und um aus dem Gefängnis auszubrechen, zunächst mal aus dem Gedankengefängnis, müssen wir eine vollkommen verrückte Frage stellen und damit käme ich dann auch zum Schluss. Und die Frage ist deswegen so verrückt, weil wir von Kindheit an das genaue Gegenteil lernen. Das genaue Gegenteil auch lernen müssen, weil wir sonst nicht zurechtkommen in dieser Welt. Und die Frage lautet, naja, wenn Bildung, Umwelt, Soziales, Gesundheit nicht finanzierbar sind, dann sind sie halt nicht finanzierbar. Aber warum sollen sie deswegen nicht machbar sein? Völlig verrückte Frage, aber die Frage müssen wir stellen, weil der stoffliche Reichtum, der ist nämlich vorhanden in einem Maß, von dem Menschen seit Jahrtausenden geträumt haben. Was sehen wir hier? Sommer, Sonne, Sonnenschein, Schwimmbad. Eine Stadt unterhält ein Schwimmbad, alles klar. Die Leute sind da, die das Schwimmbad bedienen können, die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Wunderbar. Was sehen wir hier? Eine Stadt hat kein Geld mehr, schließt dieses Schwimmbad. Eine völlig verrückte Situation ist hier abgebildet. Das Schwimmbad ist da, die Leute, die das Schwimmbad bedienen können, sind auch da und die Leute, die schwimmen wollen, sind auch da. Der ganze stoffliche Reichtum ist vorhanden im Überfluss. Nur weil der stoffliche Reichtum durch diesen irrsinnigen Flaschenhals der Finanzierbarkeit gehen muss, deswegen liegt er brach. Das sind himmelschreiende Zustände und deswegen machen die Leute es richtig. Die kümmern sich nicht um die Finanzierbarkeit, die schwimmen einfach. Und das ist die grundsätzliche Antwort, die sehr grundsätzliche Antwort, in welche Richtung wir eine gesellschaftliche Dynamik entwickeln müssen. Natürlich kann das nicht dabei aufhören, weil es stünde sofort die Frage für die Bademeisterin, wie zahle ich meine Miete? Also hätte die Bademeisterin ein Interesse daran, einer breiten Bewegung für kostenlosen Wohnraum. Das muss die Dynamik entwickeln. Aber das ist eine Dynamik, die in die Richtung gehen muss, Selbstorganisation auf der Grundlage des massenweise vorhandenen stofflichen Reichtums. Wohnungen, Verbrauch, Automatisierung, es gibt diesen Begriff Commons, Gemeingüter, es gibt eine leider sehr untergegangene Tradition in der Arbeiterbewegung, im Genossenschaftswesen, die müssen wir neu beleben und vollkommen neu durchdenken. Ja, wir stehen alle vor einer großen Mauer. Hinter der Mauer liegt das gute Leben für alle. Die Mauer heißt Kapitalismus, die Mauer muss weg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.